Nach jedem Mord wurden die Familien verdächtigt. Politiker, Polizei und Presse sprachen von der düsteren Parallelwelt und organisierter Kriminalität. Ermittlungsbeamte verfolgten die Trauernden, hörten ihre Telefonate ab, setzten sie unter Druck, beschuldigten und diffamierten sie. Sie reisten sogar bis in die Türkei, um dort etwas herauszufinden, was es aber gar nicht gab. Der NSU agierte nicht allein und war keine isolierte Terrorzelle. Er hatte viele HelferInnen. Er wurde ermöglicht durch das rassistische und ignorante Klima in Deutschland. Explizit gestützt seit den 1980er Jahren durch Presse, Wissenschaft und Politik. Nach dem Mord an Khalid, dem jüngsten und letzten Mordopfer in Kassel, schlossen die Angehörigen von Enver Şimşek, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat zwei Demonstrationen. Zuerst in Kassel und dann in Dortmund. Die drei Familien standen bis dahin nicht in Kontakt. Treibende Kraft waren dabei sicherlich die Frauen, die Mütter, die Töchter der Ermordeten. Sie thematisierten auch die gesellschaftliche Ignoranz, baten darum, gehört zu werden und den Schmerz wahrzunehmen, der ihnen durch den Verlust des eigenen Kindes oder des eigenen Vaters, des Ehemannes zugefügt wurde. 4000 Menschen aus meist migrantischen Communities forderten den Staat auf, das Morden zu beenden, die Namen der Täter zu nennen und sie festzunehmen. Dennoch ignorierte die kritische Öffentlichkeit diesen eigentlich nicht zu übersehenden Protest. Auch aus den Erzählungen der Betroffenen selber wissen wir, dass der NSU nicht isoliert gehandelt hat. Mit dem Begriff NSU-Komplex bezeichnen wir, dass es sich hierbei um einen größeren Kreis handelt. Der NSU-Komplex ist mehr als das Kerntrio und auch mehr als die Angeklagten, die derzeit in München auf der Anklagebank sitzen. Daher ist der NSU-Komplex ein Verbund aus neonazistischen Gewalttaten der Gruppe, die sich NSU nannte, und dem institutionalisierten strukturellen Rassismus. Der NSU-Komplex äußert sich in der Opfer-Täter-Umkehr, in rassistischer Medienberichterstattung, in den Verbindungen des deutschen Geheimdienstes mit der rechtsextremen Szene. Im Faktum der Nazis, die Mitarbeiter beim Verfassungsschutz sind, in versuchten Vertuschungen, im Verschwinden von Beweismitteln, in unerklärten Todesfällen von aussagewilligen ZeugInnen und in der andauernden Behinderung der Aufklärung der Hintergründe der Gewalttaten des NSU. Der NSU wurde ermöglicht durch das rassistische und ignorante Klima in Deutschland. Explizit gestützt seit den 80er Jahren durch Presse, Wissenschaft und Politik, wie gerade gesagt. Beispielhaft dafür stehen der Historikerstreit oder das Heidelberger Manifest, die von Unterwanderung des deutschen Volkes und von Überfremdung sprachen. Der Begriff, wir haben es gerade gehört, das Boot ist voll, oder auch gestern, wurde geprägt zu einer Zeit, als für die erste Generation der GastarbeiterInnen Rückkehrprämien eingeführt wurden. Das war 1983. Dann in den 90er Jahren verdichtete sich die Gewalt. Es gab Brandanschläge und der rassistische Mob ging auf die Straße. Das NSU-Trio hat in der Zeit von Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Lübeck oder Hoyerswerda hat es sich radikalisiert. Aber immer wieder gab es Widerstand und Solidarität. Immer schon gab es Menschen, die sich engagierten, neue Formen erfanden und sich verbündeten mit Kämpfen und zeigten, sprachen und handelten gegen den Rassismus und damit sagten, uns gibt es. Wir sind hier. Ich werde jetzt noch kurz ergänzen, im Rahmen des Tribunals NSU-Komplex, das wie gesagt in Köln stattgefunden hat, gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Formate, um diese Anklage zu formulieren, um die Forderungen der Betroffenen zu formulieren. Und eine künstlerische Intervention in diesem Zusammenhang waren die sogenannten Spots. Es sind verschiedene KünstlerInnen eingeladen worden, die auch gleichzeitig AktivistInnen sind, filmische Beiträge, künstlerische Beiträge zu machen, quasi als künstlerische Intervention gegen ein Narrativ, das kriminalistisch ist. Und einen dieser Spots, Against Randomness, möchten wir jetzt zeigen. Der dauert 2,5 Minuten. Es gibt über 20 sogenannte Spots, also diese audiovisuellen Interventionen, die man sich im Netz alle angucken kann. Auf der Seite, glaube ich, spots-tribunal, aber das können wir nachgucken. Hikaye anlatmak, hayatın rastlantısallığına karşı bir direniştir. Rastlantısallık kelimesi kaldı aklımda. Hayatımızı hikayelendirmek, rastlantısallığa karşı. Eine Geschichte zu erzählen ist ein Widerstand gegen die Zufälligkeit des Lebens. Das Wort der Zufälligkeit bleibt in meinen Gedanken. Unsere Leben gegen die Zufälligkeit vergeschichtlichen. Ich schaue die Fotos an. Ah, was ist mit der vergangenen Zeit? Noch nicht. Ich schaue die Fotos an. Ein Ladenbesitzer in seinem Laden mit seiner Familie. Er lächelt in die Kamera. Er sieht glücklich aus. Es tut weh, ihn anzusehen. Das Gesicht einer glücklichen Person zu sehen, es ist nicht verloren, auch wenn es ausgelöscht ist. Es hinterlässt eine Spur. Und die Spur bewegt sich mit der Geschichte. Die Fotos einer anderen Familie. 10 Jahre von der Polizei gefangen gehalten. Habe ich nicht gesehen. Ich erinnere mich nicht. Ich habe vergessen. Nein, nein, nein. Wir haben alle gesehen, wir alle erinnern uns und wir werden niemals vergessen. Wenn der Schmerz anerkannt wird, wenn wir imstande sind zu trauern, wenn wir imstande sind, unsere Geschichten zu erzählen, wird beides, Vergangenheit und Zukunft, möglich sein. Hem geçmiş, hem gelecek, mümkün olacak. In all diesen Beiträgen. Es gab bei dem Tribunal, das sich so bewegt hat zwischen Versammlung, Performance, Podiumsdiskussion, Theaterstücken, Filmen, stand immer das sogenannte migrantisch situierte Wissen im Zentrum. Ihr habt gerade von dem Wissen gesprochen und insofern sind auch die filmischen Beiträge, diese kleinen audiovisuellen Interventionen so zu verstehen, dass sie eben ein anderes Narrativ, eine andere Art von Geschichtsschreibung aufmachen, wo genau das Wissen der von Rassismus Betroffenen im Zentrum stehen, Stimmen, die in der Regel, jetzt zitiere ich Aische, so wird es Aische formuliert, die Stimmen, die in der Regel leise gedreht werden, zum Beispiel auch beim Prozess in München, die werden hier eben sichtbar gemacht, hörbar gemacht und ins Zentrum gestellt. Dankeschön. Vielen Dank für eure Vorträge bzw. Input-Beiträge. Mir ist aufgefallen, dass wir zwei Thematiken immer wieder angekreuzt haben. Das hast du, Peggy, gemacht, das hat BAFTA gemacht, das habe ich gemacht, das hast jetzt du auch nochmal sehr deutlich gemacht. Einerseits die Sprachlosigkeit, ja? Und das migrantische Wissen aber, was passiert und wie Rassismus aussieht und was auch institutioneller Rassismus bedeutet. Und auf der anderen Seite aber ein Terrain, ein gesellschaftliches, ein staatliches Terrain, auf dem sozusagen diese Stimmen unsichtbar gemacht bzw. leise gedreht werden. Du hast, Peggy, von der Sprachlosigkeit gesprochen, die schwarze Frauen in der DDR, mit der schwarze Frauen erstmal konfrontiert waren und sich eine eigene Sprache durch die Organisierung und durch die Kollektivierung erkämpfen mussten. Ich frage mich jetzt nach den Beiträgen, die auch immer wieder betont haben, wir haben gekämpft und wir haben uns die sowieso schon vorhandenen Kämpfe, die Kämpfe waren ja immer vorhanden, ja? Durch diese Kämpfe haben wir uns eine Sprache und ein Wissen erarbeitet. Jetzt frage ich mich, wie kann es sein, dass wir nach dem NSU-Komplex nach wie vor mit einer Situation zu tun haben, die eben zu einem Zulauf der AfD, zu einem Zulauf auch des Rassismus in der Mitte der Gesellschaft. Also möglicherweise ist die AfD auch zu sehr belichtet. Interessant ist ja gerade, was eigentlich in der Mitte der Gesellschaft passiert. Und da wirken sich ja gerade diese Argumente, die setzen sich weiter fort. Ja? Teilweise auch in linkeren, sozialdemokratischen Parteien. Das Boot ist voll. Wir können nicht jeden aufnehmen. Die Aufnahmekapazitäten sind überlastet. Das sind Fragen, das sind nach wie vor wiederholte Diskursmomente. Die kennen wir aus den 70er Jahren. Wir kennen die Kämpfe und wir haben mittlerweile eine Sprache. Ja? Wie kann es sein, dass wir heute dennoch mit diesen Politiken zu tun haben? BAFTA, vielleicht erstmal an dich. Wie kann es sein, dass Racial Profiling, dass die Kriminalisierung von neu geflüchteten Menschen, Schwestern, Brüdern, nach wie vor durch eben auch Kampagnen wie eine stark, also erst vor ein paar Jahren oder ein, zwei Jahren, institutionalisierten, auf der Polizeiebene tatsächlich nun durchgesetzten Racial Profiling-Politik konfrontiert werden können? Und was tut ihr in der Kampagne Ban Racial Profiling dagegen? Und wie kann es sein, dass immer wieder dieses Wissen der Migration staatlich tatsächlich und gesellschaftlich ausgeschaltet wird? Wie passiert das? Sage ich erst mal kurz was zu der Kampagne, weil die vielleicht nicht allen was sagt. Genau. Bei der Ban Racial Profiling Kampagne, die von ganz vielen unterschiedlichen antirassistischen Organisationen getragen wird, geht es vor allem um die polizeiliche Profiling-Praxis in Deutschland. Die unterscheidet sich auf jeden Fall inhaltlich von der in den USA. Ich glaube, das ist eher die rassistische Profiling-Praxis, die vielen Leuten geläufig ist. Genau. Die Polizei in Deutschland markiert so kriminalitätsbelastete Orte, also sogenannte gefährliche Orte, an denen sie vermuten, dass sich dort sehr viele Menschen aufhalten, die illegalisiert hier in Deutschland sind. Und deswegen können sie dort ohne konkreten Straftatsverdacht die Identität kontrollieren und die Sachen durchsuchen. Genau, in Berlin sind diese Orte so der Cottbusser Tor, Görlitzer Park, Alexanderplatz, Warschauer Straße und der Kurfürstendamm. Genau, dass diese Orte überhaupt bekannt sind, hat vor allem mit so zivilgesellschaftlichem Druck zu tun, also die Tatsache, dass antirassistische Organisationen seit Jahren dafür kämpfen, dass diese Orte bekannt gegeben werden. Genau. Da hat sich die Polizei jahrelang erstmal geweigert und das konnte jetzt politisch erreicht werden, vor allem durch die Linkspartei, genau, als Reaktion auf eben antirassistische Politik. Das Racial Profiling in Deutschland definiert vor allem ein bestimmtes Täterprofil. Junge Männer, die ausländisch aussehen. Genau, das ist sehr allgemein gefasst. Und das ist in der Praxis dann auch sehr allgemein. Genau. Und jetzt soll es auch ein Gutachten geben von dieser Kampagne, ob, also es soll gerichtlich geprüft werden, ob diese Praxis nicht auch gegen das Grundgesetz, also gegen das Grundgesetz verstößt, weil es explizit rassistisch ist. Genau. Ja, also die Frage, warum es so Praxen wie Racial Profiling immer noch gibt, obwohl dieses migrantische, dieses antirassistische Wissen sich in den letzten Jahren so, und auch genau das Wissen um den NSU, ja, sich so gesammelt hat. Ja, also dazu würde ich vielleicht unterschiedliche Sachen sagen. Einmal, dass durch dieses Wissen ja schon sich einiges auch positiv verändert hat, was ich gerade erwähnt habe mit den gefährlichen Orten, die waren ja früher geheim. Also die hat die Polizei nicht öffentlich bekannt gegeben. Das heißt, wir könnten so vermuten, wo so Orte sind, an denen viele Polizeikontrollen passieren. Es war aber auch eben immer nur eine Vermutung. Und jetzt wissen wir um diese Orte und können uns ganz anders schützen und ganz anders eben mit diesem Wissen umgehen. Und das sind so Erfolge, die wir uns natürlich erkämpft haben. Warum dieses Wissen nicht mit einbezogen wird? Also es ist ein Wissen, das eben von Menschen akkumuliert wurde, die von rassistischer Gewalt betroffen sind, und Menschen, die sich solidarisch zeigen mit dieser rassistischen Gewalt. Staatlich oder offiziell wurde sie aber nie anerkannt. Also das haben wir ja gerade gehört, dass das in den 90er Jahren schon üblich war. Also in Mölln eben mit dem Argument des Beileidstourismus und jetzt auch mit dem NSU, die Polizeipraxis, die Opfer kriminalisiert hat und in eine total rassistische Richtung ermittelt hat. Das ist eben eine Kontinuität, die es immer noch gibt, weil sie als solche nie anerkannt wurde. Und ich glaube, besonders im Zusammenhang mit Racial Profiling, wo es ja ganz viel auch um Sicherheit geht, muss man sich eben immer fragen, welche Sicherheit ist damit gemeint und vor allem wessen Sicherheit ist damit gemeint? Wer soll geschützt werden und wer, also wem gegenüber fühlt sich dieser Staat verantwortlich? Und an dieser Praxis, an dem Umgang mit dem NSU, an Racial Profiling zeigt sich eben, dass der deutsche Staat sich für Menschen mit Migrationshintergrund, was auch immer das bedeuten soll, nicht verantwortlich fühlt, weil die nicht gemeint sind. Wir gelten eben immer noch nicht als Deutsche. Das heißt aber auch für uns als Antirassistinnen, dass wir uns staatsanalytisch sozusagen auch stärker beschäftigen müssten in Bezug auf eine Rassismusanalyse tatsächlich, ja? Das lese ich oder höre ich sozusagen jetzt auch raus aus unseren Beiträgen. Im Anschluss an deinen Beitrag, Aurora, in dem, beziehungsweise an euren Vortrag, Aysha, du bist hier bei uns, frage ich mich sehr intensiv, wie ihr eigentlich als Aktivistinnen im NSU-Komplex, die ihr habt euch intensiv mit dem Rassismus in den 2000er Jahren beschäftigt, in dem der NS-nationalsozialistische Untergrund aktiv war. Jetzt frage ich mich, wie schätzt ihr eigentlich die Entwicklung des Rassismus in den 2015er, 16er, 17er Jahren in Deutschland? Und jetzt müssen wir natürlich auch auf Europa gucken und in die USA. Wie schätzt ihr die Situation, die Entwicklung des Rassismus ein